Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 992 an Schiller. Da bei Cottas nächster wahrscheinlicher Anwesenheit von einer Herausgabe meiner Werke die Rede sein könnte, so find ich es nötig, sie mit den älteren Verhältnissen zu Göschen bekannt zu machen. Ihre Freundschaft und Einsicht in das Geschäft überhebt mich, die unerfreulichen Papiere gegenwärtig durchzusehen. Außerdem bemerke ich, dass Göschen eine Ausgabe in 4 Bänden unter den falschen Jahrzahlen 1787 und 1791 gedruckt, wovon niemals unter uns die Rede war. Alles Gute, Weimar, den 19. April 1805. G.